Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. We are still rocking and rolling in 1 Corinthians chapter 14. Wir sind immer noch im 1. Korinther 14 unterwegs. So, here is what Paul has been telling to us, which he really tried for us to understand. Paulus versuchte uns also etwas mitzuteilen, was wir wirklich verstehen sollen. That the corporate is always priority over the individual. Nämlich, dass das Gemeinschaftliche immer wichtiger ist als das Persönliche. And then he goes to verse 6. Dann fährt er in Vers 6 fort. My dear friend, what good is it if I come to you always speaking in tongues? Meine lieben Freunde, was nützt es, wenn ich zu euch komme und immer in Sprachen rede? But if I come with a clear revelation from God, wenn ich aber mit einer klaren Offenbarung von Gott komme, or with insight or with a prophecy, oder mit einer Einsicht oder einer Prophetie, or with a clear teaching, I can enrich you. Oder mit einer eindeutigen Lehre, so kann ich euch bereichern. So again, he's really trying to emphasize that. Hier versucht er das erneut zu betonen. If I come together in a corporate meeting with the body of Christ, wenn ich in einem gemeinsamen Treffen mit dem Leib Christi zusammenkomme, and I have the only attitude, it's just about me, und die einzige Einstellung habe, dass es nur um mich geht, then what good is it? Was nützt das dann? Now look, he addresses the specific subject of speaking in tongues here. Schau, er spricht hier gezielt das Thema Sprachenrede an. Remember. Denk daran. The letters that the apostles wrote, they wrote in response to certain church problems. Dass die Apostel ihre Briefe als Antwort auf gewisse Probleme innerhalb der jeweiligen Gemeinde schrieben. Now he didn't write to the Colossians, nor to the Ephesians, nor to the Philippians. Er schrieb das nicht den Kolossen, Ephesern oder Philippen. Only to the Corinthians. Sondern nur den Korinthern. Because obviously this is the problem that they had, that people were just speaking in tongues and caring about themselves. Denn offensichtlich war ihr Problem gewesen, dass die Leute nur in Sprachen redeten und sich um sich selbst drehten. You see, this was a selfishness. It was actually part of the church. Dieser Egoismus war tatsächlich Teil der Gemeinde. Think about it. It was not even speaking in tongues that was the problem. Überleg mal, das Problem war gar nicht das Reden in Sprachen. It was a terrible character trait of the church. Sondern eine furchtbare Charaktereigenschaft der Gemeinde. How do we know that? Woher wissen wir das? Well, look at verse 11. Schau dir einfach den Vers 11 an. Chapter 11, sorry. Das Kapitel 11. He addresses the same subject, just a little different context. Dort beleuchtet er dasselbe Thema nur in einem anderen Zusammenhang. So here he says, you come in together, you speak in tongues, it's all about you and yourself being edified. Hier sagt er, ihr kommt zusammen, redet in Sprachen und es geht euch dabei nur um die eigene persönliche Erbauung. That's wrong. Das ist falsch. What does he say in chapter 11? Was sagt er im Kapitel 11? You come in together, you eat and drink and don't care about the other. That's wrong. Ihr kommt zusammen, esst und trinkt und kümmert euch nicht um die anderen. Das ist falsch. Some are hungry, the other full, some are drunk, others have nothing to drink. Einige sind hungrig, die anderen sind satt, manche sind betrunken, während andere nichts zu trinken haben. So, do you see, he's addressing a serious problem in the church. Siehst du, dass er ein ernsthaftes Problem innerhalb der Gemeinde anspricht? I wonder if he would write to the evangelical church in general how he would say that today. Ich frage mich, wie er heute allgemein an die evangelikale Gemeinde schreiben würde. I wonder if he would not talk about speaking in tongues. Ich frage mich, ob er nicht über die Sprachenrede schreiben. But he would rather say, guys, don't you know that you're not going to the meeting to be blessed yourself? Sondern eher sagen würde, Leute, wisst ihr nicht, dass ihr nicht zu einer Veranstaltung geht, um selbst gesegnet zu werden? But that you're going to be a blessing to the rest of the body? Sondern dass ihr gehen solltet, um ein Segen für den Rest der Gemeinde zu sein? Think with me. Denk mit mir. How do most Christians that I know judge whether the meeting was good or the meeting was bad? Wie beurteilen die meisten Menschen, die ich kenne, ob ein Treffen gut oder schlecht war? You know how they judge it? Weißt du wie? If they got something out of it. Danach, ob es ihnen etwas gebracht hat. You see, and this is the attitude that Paul was judging here. Das ist die Einstellung, die Paulus hier kritisiert. Man, what a powerful meeting. God really spoke to me. Mann, was für ein starkes Treffen. Gott hat zu mir gesprochen. Ah, the meeting wasn't so good. The preacher was boring. Ach, die Veranstaltung war nicht so gut. Der Prediger war langweilig. Didn't like the songs that they sang. Die Lieder haben mir nicht gefallen. Ah, I wasn't blessed at all. Ich wurde überhaupt nicht gesegnet. How can we judge whether meeting was good or bad by how much we got out of it. Wie können wir aufgrund dessen, was es uns gebracht hat, beurteilen, ob ein Treffen gut oder schlecht war? Do you know how we should judge whether the meeting was good or bad? Weißt du, wonach wir beurteilen sollten, ob eine Veranstaltung gut oder schlecht war? By a very simple thing. Anhand einer simplen Sache. Did Jesus Christ get glorified in that meeting? That's the first question we have to ask. Wurde Jesus darin verherrlicht? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Was he in the center? Stand er im Mittelpunkt? If he actually really got lifted up and exalted and glorified, then we can already say, yes, it might have been a good meeting. Wenn er wirklich erhoben, gepriesen und verherrlicht wurde, können wir bereits sagen, dass es ein gutes Treffen war. The second question we need to ask is this. Die zweite Frage, die wir stellen sollten, ist, was I an instrument to edify the body? War ich ein Instrument, um den Leib zu erbauen? So if I go to a meeting and Jesus was glorified and I was used to edify other people, then from my point of view it was a good meeting. Wenn ich also zu einer Versammlung gehe, Jesus wurde gepriesen und ich wurde gebraucht, um andere zu erbauen, dann war es aus meiner Sicht ein gutes Treffen. But be honest. Aber sei ehrlich. That's not how we judge a good meeting. Das bewerten wir doch nicht als ein gutes Treffen. You know, and this is what Paul is trying to really get the Corinthians to understand. Und das versucht Paulus den Korinthern wirklich verständlich zu machen. He says, it doesn't help anything if I go to your meeting and speak in tongues so that I will be edified. Er sagt, es nützt doch nichts, wenn ich in eure Versammlung komme und in Sprachen rede, damit ich erbaut werde. I need to go there to enrich you. That means I need to bring something from God to you. Ich muss doch kommen, um euch zu bereichern. Das heißt, ich muss euch etwas von Gott weitergeben. We have such a consumer Christianism. Wir haben solch ein Konsumchristentum. You know, basically the evangelical church has become such a consumer church. Im Grunde ist die evangelikale Gemeinde eine Konsumgemeinde geworden. Ah, the more I get out of it, the happier I am. Ah, je mehr ich bekomme, desto glücklicher bin ich. The more I get goosebumps in the meetings because the anointing is so tangible, the happier I am. Je mehr Gänsehaut ich in einer Veranstaltung bekomme, weil die Salbung so spürbar ist, desto glücklicher bin ich. How about saying, like Paul said? Was, wenn wir wie Paulus sagen würden? I need to come to give something, not to get something. Ich komme, um etwas zu geben und nicht um etwas zu bekommen. I need to desire to enrich the body, not to try to get enriched. Mein Wunsch muss es sein, den Leib zu bereichern und nicht bereichert zu werden. Dream with me. Träum mit mir. If every single person who goes to a meeting, wenn jede einzelne Person, die zu einem Treffen geht, goes with the attitude to enrich the church, mit der Einstellung geht, die Gemeinde zu bereichern, and allows the Spirit of God to use him to enrich the church, und dem Geist Gottes erlaubt, sie zu gebrauchen, um die Gemeinde zu bereichern, the church would look very different. Dann würde die Gemeinde ganz anders aussehen. But we don't even create the opportunity for that. Aber wir schaffen gar nicht die Möglichkeit dafür. The whole system of a guy standing in the front of the platform and telling the others what to do doesn't even allow that. Das ganze System, dass einer vorne auf einer Bühne steht und anderen sagt, was sie tun sollen, erlaubt es gar nicht. Listen, I'm not against big meetings. Hör zu, ich bin nicht gegen große Veranstaltungen. I'm not against buildings. Ich bin nicht gegen Gebäude. But I'm against a church that does not give an opportunity to everybody edifying everybody. Aber ich bin gegen eine Gemeinde, in der nicht jedem die Möglichkeit gegeben wird, jeden zu erbauen. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.